Ficker berichtet über einen anderen Fall. Finden wir in den erhaltenen Originalen eine andere Tagesangabe als in den Registen, wie etwa B-Nummer 2928 und 2938, in den Registen zum 5. Juli eingetragen, in den Originalen vom 7. und 10. Juli datiert sind, so zeigt es, dass wenig Gewicht darauf gelegt wurde, dass die Registen gerade denselben Tag wie die Originalausfertigungen nannten. Weitere Beispiele aus dem Gregor-Register für diese Taktik der verschiedenen, der elastischen Datierung einerseits des Originals, andererseits der entsprechenden Eintragung im Register bietet Zacek. Wir horchen auf, wenn zum Beispiel Pflughartung als allgemeines Ergebnis verkündet, die stärksten Abweichungen zwischen Register- und Originalausfertigungen finden sich in der Adresse und im Datum. Namen und Daten. Wir erinnern uns, wo die verwundbarsten Partien der erdichteten Überlieferungen zu suchen sind. Nun kommt eine ganz erstaunliche Beobachtung, die sich auf das Verhältnis des Originalregisters Gregors des VII. Zu der erwähnten Abschrift dieses Registers bezieht und welche die wahre Natur, nämlich die Fälschung des Registers, wie im Blitzlicht erkennen lässt. Wir hören: Kaspar konnte in Troyes eine Handschrift, eine Abschrift des Gregor-Registers feststellen, die eine größere Anzahl von Änderungen im Original nicht aufweist. Da diese Handschrift bereits in das 12. Jahrhundert gehört, müssen die Korrekturen in dem Originalregister in eine spätere Zeit fallen. Also, das Gregor-Register muss ja als Original bereits zur Zeit Gregors im 11. Jahrhundert entstanden sein. Im 12. Jahrhundert wird von diesem Original eine Abschrift, die Handschrift aus Troyes, hergestellt. Diese Abschrift hat nun eine Anzahl von Korrekturen noch nicht, die aber das Original aufweist, wonach also die Korrekturen im Original nach Fertigstellung der Abschrift mithin geraume Zeit nach Anlage des Originals aufgetaucht sein müssen. Wir erinnern uns an die Ausführungen des 10. Kapitels im 2. Heft und wissen, was hier vorliegt: doppelte Buchführung, nachträgliche Verbesserung im Original. Zweitens, lückenhafte Registrierung. Die Führung eines Registers hat ohne Frage nur dann Sinn und Zweck, wenn alle ausgegebenen Originalstücke eines Ausstellers, wenigstens alle wichtigen Ausgänge, zur Eintragung gelangen. Wie verhält es sich hinsichtlich dieses Punktes mit den Papstregistern? Da steht fest, nicht nur, dass keineswegs alle Ausläufe im Register Johannes des 8. und Gregors des 7. vermerkt sind, sondern dass sogar wichtige Stücke nicht eingetragen worden sind. Wir besitzen heute noch über 50 nur außerhalb des Registers überlieferte Gregorbriefe, darunter Schriftstücke von großer Wichtigkeit. Im Register Gregors, das nach Perz und Kaspar als das Originalhauptregister anzusehen ist, also nicht etwa nur eine Auswahlsammlung darstellt, fehlt zum Beispiel das bei mehreren Schriftstellern überlieferte Rechtfertigungsschreiben, das Gregor nach der Bannung Heinrichs auf der Fastensynode von 1076 nach Deutschland sandte. Siehe Kaspar, Seite 197. Angesichts solcher Tatsache fragt man sich verwundert, was denn eine so lückenhafte Registerführung überhaupt bezwecken konnte. Löwenfeld trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er meint: Wie aber hätte sich der Papst, Gregor der VII., auf das Register berufen können, wenn er nicht voraussetzte, dass man darin alle von der Kurie ausgehenden Schriftstücke eintrug? Nimmt man noch hinzu, dass die Registenschreiber, wie wir im vorhergehenden Abschnitt erfuhren, auf eine Übereinstimmung der Eintragungen hinsichtlich der originalen Adressen und Daten wenig Gewicht legten, so möchte man fast glauben, die ganze Registerführung sei als eine Art Spielerei betrieben worden. Das Gregor-Register steht bezüglich der Lückenhaftigkeit nicht etwa vereinzelt da. Auch im Register Johannes des 8. fehlen wichtige Stücke, die in Empfängerüberlieferungen erhalten sind. Dabei lässt sich ein bewusst waltendes Prinzip der Auswahl im Register nicht erkennen. Willkürliche Änderungen der originalen Daten und Adressen in den Registerkopien. Lückenhafte Registrierung. Zwei Momente, die geeignet sind, unser Misstrauen weiter zu nähren. Drittens, Fehler, Korrekturen und Lücken in den Registern. Betrachtet man die Papstregister nach ihrer äußeren Aufmachung hin, mustert man zum Beispiel die Schrift, so fällt die außerordentliche Exaktheit und Sorgfalt auf, mit welcher die Registerschreiber ihre Eintragungen gemacht haben. Man sieht auf den ersten Blick, die Schreiber haben es sich sauer werden lassen und jeden Buchstaben mit peinlichster Genauigkeit hingemalt. Das trifft nicht nur bei den Johann- und Gregor-Register zu. Rodenberg urteilt auch über die Register Honorius des Dritten, Gregors des Neunten und Innozenz des Vierten. Die Eintragungen selbst sind, entsprechend dem offiziellen Charakter derselben, mit außerordentlicher Genauigkeit gemacht. Umso mehr muss es befremden zu hören, dass die amtlichen Schriften eine Menge Fehler, Korrekturen und Lücken bzw. Nachtragungen aufweisen. Beim Register Johannes des 13., das ja nicht Original, sondern Abschrift sein soll, befindet sich die Forschung in der angenehmen Lage, alle Schuld auf den bösen Abschreiber schieben zu können. Fehler und Unvollkommenheiten sind solche eines Abschreibers. Man begegnet, namentlich bei den Eigennamen, also vor allem in den Adressen, sinnlosen Formen, die nur als Verlesungen zu erklären sind. Man trifft auf Flüchtigkeiten wie die Auslassung einzelner Worte oder gar das Überspringen ganzer Zeilen, Flüchtigkeiten, die nur eine Abschrift zeigen kann. Siehe Kaspar, Seite 92. Solche Fehler sind mitnichten vereinzelt, sie gehen vielmehr ins Zahllose. Sonderbar mutet es an, im nämlichen Augenblicke weiter zu hören, der flüchtige Kopist habe gleichzeitig doch sehr vorsichtig und genau gearbeitet. In anderer Hinsicht zeigt sich der Schreiber sehr gewissenhaft. Wo er ein oder mehrere Worte nicht entziffern konnte, hat er, ohne den Versuch etwa das zu verbergen, eine Lücke gelassen. Er hat sogar das Bestreben gehabt, seine Vorlage in allen Äußerlichkeiten möglichst getreu wiederzugeben. Wie bereits erwähnt, ist denn auch die Schrift im Johannesregister peinlich sauber und kalligraphisch hervorragend.